إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، liebe Geschwister, alles Lob gebührt Allah und Friede und Segen seien auf seinen Propheten Muhammad und seine Familie und seinen Gefährten insgesamt. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Leben erschaffen und er hat das in zwei geteilt. Das eine ist hier im Diesseits und das andere ist dort im Jenseits. Er subhanahu wa ta'ala machte das Diesseits als Prüfung für die Menschen, um zu sehen, wer die besten Taten unter uns verrichtet. Derjenige, der den Tod und das Leben erschaffen hat, auf das er euch prüfe, wer von euch die besseren Taten verrichte. So prüft er subhanahu wa ta'ala uns mit Problemen, mit Schwierigkeiten, mit Versuchungen, auf das wir Geduld zeigen. Auf das er uns belohnt, wenn wir Geduld zeigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieb das Diesseits und sagte, das Diesseits ist das Gefängnis des Gläubigen und das Paradies des Ungläubigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer ins Jenseits übergeht, in das ewige Leben, so vergisst er, was im Diesseits von Problemen, von Schwierigkeiten, von Unheil war. So sagte er sallallahu alaihi wasallam, dass am jüngsten Tag ein Mann gebracht wird, der niemals in seinem Leben etwas Schlechtes erlebt hat. Ihm ging es immer gut. Er hatte niemals etwas Schlechtes. Weder eine kleine Krankheit, eine kleine Grippe, eine kleine Verletzung. Niemals hatte er etwas Schlechtes. Nicht mal eine Sekunde in seinem Leben ging es ihm schlecht. Er war der Reichste. Er war der Gutaussehendste. Er war derjenige, dem es am besten ging. Er war der Gesündeste. Niemals hat er etwas Schlechtes erlebt. Dieser Mann jedoch ist von den Leuten vom Höllenfeuer. Und er wird am jüngsten Tag gebracht werden. Und er wird ein einziges Mal ins Höllenfeuer eingetaucht. Nur ein einziges Mal. Wie wenn du kurz irgendwo deinen Finger ins Wasser eintauchst und wieder rausholst. Einmal eingetaucht und wieder hergebracht. Und dann wird ihn Allah subhanahu wa ta'ala fragen, oh mein Diener, hast du jemals etwas Gutes erlebt? Weil dieser Mann hatte nie etwas Schlechtes erlebt. Er hatte nur Gutes gesehen. Sein Leben lang ging es ihm nur gut. Er hatte Kinder, Reichtum, was sich ein Mann vorstellen kann. So fragt ihn Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er einmal in das Höllenfeuer getupft wurde und wieder rausgeholt wurde, hast du jemals in deinem Leben etwas Gutes erlebt? Hast du jemals etwas Gutes gesehen? Er sagt, nein, bei Allah, ich habe niemals in meinem Leben etwas Gutes gesehen. Das nur, weil er ein einziges Mal ins Höllenfeuer getupft wurde. Wie ist es, wenn er vom Baum von Zakum isst? Wenn er von brodelndem Wasser trinkt? Wie ist es dann? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann wird ein Mann gebracht, der niemals etwas Gutes in seinem Leben erfahren hat. Ihm ging es immer schlecht. Er hatte immer Probleme, immer Krankheiten, eine Schwierigkeit nach der anderen, ein Erschwernis nach der anderen. Er hatte andauernd Probleme. Nie ging es ihm gut. Er hat nichts Gutes im Diesseits erfahren. Der wird gebracht und er ist einer von den Leuten vom Paradies. Und er wird einmal ins Paradies getupft und wieder rausgeholt. Einmal, ganz kurz, wird reingesteckt und wieder rausgeholt. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala fragen, oh mein Diener, hast du jemals in deinem Leben etwas Schlechtes gesehen? Jemals etwas Schlechtes, irgendeine Krankheit, an die du dich erinnern kannst, irgendetwas Schlechtes, was dir widerfahren wird? Er wird sagen, nein, bei Allah, ich habe niemals etwas Schlechtes gesehen, ich hatte immer nur Gutes. Das nur ein einziges Mal, weil er im Paradies eingetaucht wurde. Er vergisst alles Schlechte, was ihm passiert ist. Was ist dann, wenn er in seinen Flüssen schwimmt? Was ist, wenn er mit seinen Propheten sitzt? Was ist, wenn er das Angesicht Allahs sehen darf? Subhanallah. Denkt ihr, er wird irgendwas Schlechtes vom Diesseits sich erinnern? Nein, niemals. Deswegen befiehlt uns Allah subhanahu wa ta'ala, geduldig zu sein. Wenn uns etwas trifft, wenn uns eine Prüfung überkommt, wenn uns sogar ein Unheil trifft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, den Geduldigen wird Lohn von Allah ohne Abrechnung gewährt geben. Du bekommst Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala ohne Abrechnung. Und dieser Lohn ist das Paradies, wenn du geduldig bist. Und er subhanahu wa ta'ala sagt, sei geduldig, wie die Propheten geduldig waren, und eile nicht. Sei geduldig, wie die Propheten geduldig waren. Und er, subhanahu wa ta'ala, lobt Ayyub a.s. Ayyub a.s., den Propheten. Er sagt, gewiss fanden wir ihn geduldig vor. Was ist Ayyub a.s. passiert? Er hatte Frauen, er hatte Kinder, er war reich. Und eins nach dem anderen wurde ihm genommen. Seine Kinder starben, seine Frauen verließen ihn. Er bekam Krankheit, Prüfung nach einer anderen. Doch was war er? Er hat niemals an Allah gezweifelt, er war geduldig. Und deswegen lobt ihn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Genauso lobt er subhanahu wa ta'ala Ismail a.s., den Sohn von Ibrahim a.s., als Ibrahim, sein Vater, zu ihm kam und sagte, O mein Sohn, ich sehe dich im Traum, die Schlachten, sag, was sagst du dazu? Was würden wir sagen? Wir würden sagen, Vater, du spinnst doch. Was ist los mit dir? Was träumst du? Geht es dir gut? Aber er wusste, Ismail a.s., dass die Träume des Propheten wahr waren. So sagte er, mach, was du willst, mein Vater, und du wirst mich von den Geduldigen finden. Und du wirst mich von den Geduldigen finden. Deswegen lobt ihn Allah subhanahu wa ta'ala, weil er geduldig war. Und sie bekamen großartigen Lohn. Und genauso, wie war Yusuf alayhi salam? Yusuf alayhi salam. Und seine Geschichte wird uns detailliert erzählt im Koran. Wie geduldig war er? Und Allah subhanahu wa ta'ala lobte ihn, als er von seinem Elternhaus rausgerissen wurde, von seinen Geschwistern, die eifersüchtig waren, die ihn in seinen Brunnen geschmissen haben und dann für einen billigen Preis verkauft wurde an die Sklaverei. Und dieser, als er erwachsen wurde, wegen seiner Schönheit ins Gefängnis geworfen wurde, wie viel Geduld er zeigen musste. Doch hat er jemals an Allah subhanahu wa ta'ala gezweifelt? Niemals hat er gezweifelt an Allah subhanahu wa ta'ala. Er war geduldig und deswegen lobte ihn Allah subhanahu wa ta'ala und deswegen belohnte ihn Allah subhanahu wa ta'ala im Diesseits und im Jenseits. Und wie war es mit seinem Vater, Jakob a.s., der seinen Sohn verlor, seinen geliebten Sohn, sein Ein und Alles, den er am meisten geliebt hat? Wie war er? Er konnte es nicht vertragen. Er wusste, dass sein Sohn noch am Leben war. Er wusste, denn sie kam mit einem falschen Blut. Sie kam mit einem falschen Hemd. Und er wusste. Und er sagte, Fasabarun Jamil. Er sagte, was für eine schöne Geduld. Sozusagen geduldig zu sein ist schön. Geduldig zu sein ist schön. Und ich weiß von Allah, was ich ihnen nicht wisst, sagt er zu seinen Söhnen. So war er auch geduldig. Und Allah subhanahu wa ta'ala lobte ihn auch im Koran. Liebe Geschwister, Umar radiallahu anhu sagte, das beste Leben fanden wir dann, als wir geduldig waren. Das beste Leben fanden wir dann, als wir geduldig waren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, verwunderlich ist der Zustand des Mu'min, verwunderlich ist der Zustand des Gläubigen. Wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar. Und wenn ihm etwas Schlechtes trifft, dann ist er geduldig. Und dies ist gut für ihn. Und diese Sache ist nur für den Gläubigen. Das heißt, du bekommst etwas, du wirst reich, irgendjemand schenkt dir was oder du bekommst eine Belohnung, du bist gut in der Schule, sonst irgendetwas. Dir passiert etwas Gutes und du sagst nicht, das war alles von mir alleine. Du sagst, Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah. Du bist dankbar und das ist gut für dich. Und dich trifft ein Unheil. Du bist krank, du wirst verletzt, jemand stirbt, sonst irgendetwas, eine Katastrophe trifft dich. Doch du bist geduldig, du bist standhaft. Und das ist gut für dich. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass wir geprüft werden müssen. Ohne Prüfung wird es nicht funktionieren. Und er subhanahu wa ta'ala sagt, und gewiss werden wir euch prüfen durch etwas Angst, Hunger, Minderung an Besitz, Menschenleben und Früchten. Doch verkünde den Geduldigen frohe Botschaft. Verkünde den Geduldigen frohe Botschaft. Welche frohe Botschaft? Ja Allah, die frohe Botschaft des Paradieses. Und er subhanahu wa ta'ala sagt, oder meint ihr, in das Paradies einzugehen, ohne dass Allah diejenigen erkennt, die unter euch gekämpft haben und die unter euch geduldig waren? So sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, oder meint ihr etwa, ihr würdet in das Paradies eingehen, ohne dass etwas Ähnliches über euch gekommen sei, wie über diejenigen, die vor euch dahin gegangen sind. Not und Unheil erfasste sie, sie wurden erschüttert, bis zum Äußersten, ihre Geduld wurden sie geprüft, bis der Gesandte und diejenigen, die mit ihnen waren, sagten, wann kommt die Hilfe Allahs, wann kommt die Hilfe Allahs? Und sie waren geduldig. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich, die Hilfe Allahs ist nahe. Wir müssen geprüft werden, wenn wir in das Paradies wollen. Wir müssen Not und Leid erfahren, wenn wir in das Paradies wollen. Wer nicht geprüft wird, der muss Angst haben, liebe Geschwister, dass etwas nicht stimmt. Wer nicht geprüft wird, muss Angst haben, dass sein Iman nicht etwas nicht stimmt. Und wir müssen geprüft werden durch etwas Hunger. Eventuell bist du jetzt reich. Du hast alles, was du willst. Und im nächsten Moment ist deine Existenz gefährdet. Du hast kaum noch etwas für dich oder deine Familie zu essen. Doch wenn du geduldig bist, dann ist für dich ein großartiger Lohn. Und wir müssen geprüft werden durch Angst um uns selbst, durch Angst um unsere Kinder, durch Angst um unsere Familien, durch Angst um unser Jenseits. Doch wenn du geduldig bist, erwartet dich ein großartiger Lohn. Und unser Kummer, und uns muss Kummer und Sorgen treffen, wenn wir das höchste Paradies wollen. Wenn wir in das Paradies eintreten wollen, muss uns etwas treffen. Wenn wir eine hohe Stellung wollen, dann nur mit einer Prüfung nach der anderen. Auf dass Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergibt und uns im Paradies um Stufen erhöht, wenn wir geduldig sind, liebe Geschwister. Und die Propheten, liebe Geschwister, sie waren es, die am meisten erlitten. Und unter ihnen war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unser Prophet, unser geliebter Prophet, der am meisten erlitt unter ihnen. Schon von klein auf wurde er geprüft. Er wuchs ohne Vater auf. Im sechsten Jahr starb auch seine Mutter. Dann nahm ihn sein geliebter Onkel, Großvater auf. Und auch nach 2 Jahren verstarb dieser. Als ob jedes Mal, wenn er sein Herz an jemanden bindet, den er liebt oder den er ihn liebt, die ihn lieben, dass die ihm weggenommen werden. Doch Allah subhanahu wa ta'ala ließ ihn geduldig werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er Prophet wurde und er zum Islam aufrufte, was musste er alles mit ansehen? Er musste mit ansehen, wie seine Gefährten, seine geliebten Freunde, seine geliebten Gefährten gefoltert und getötet werden. Wie seine Feinde Feste feierten, weil seine Kinder eins nach dem anderen starben. Sie feierten Feste. Stell dir vor, lieber Bruder, dein geliebter Sohn, deine geliebte Tochter ist am Sterben und deine Feinde machen extra deswegen eine Party. Subhanallah. Und trotzdem war er geduldig. Sallallahu alaihi wasallam. Und alle seine Kinder starben zu seiner Lebzeit. Außer Fatima radiallahu anha. Und genauso freuten sie sich, als Khadija, seine geliebte Frau, starb. Und noch im selben Jahr sein Onkel verstarb, der ihn beschützte vor den anderen. Und als ob das nicht reichen würde, bespuckten sie ihn, bewarfen sie ihn mit Innereien während des Gebetes. Ihn traf von überall Unheil, Katastrophen, von den Kuffar, von den Heuchlern, von den Juden. Teilweise hatten sie Monate, jahrelang nicht zu essen, bis dass sie die Blätter von den Bäumen essen müssten, subhanallah, weil sie boykottiert wurden durch das Essen. Trotzdem waren sie geduldig. Es ging sogar so weit, dass sie ihn mit Steinen beworfen, dass er blutete und dass sie ihn töten wollten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Hijra anbefohl. Und trotzdem war er sallallahu alaihi wasallam geduldig in der Religion. Er war geduldig und standhaft und die Sahaba waren geduldig und standhaft. Sie sind niemals einen Schritt zurückgetreten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen, die am heftigsten geprüft werden, sind die Propheten. Dann die Rechtschaffen, dann diejenigen, die ihnen ähneln. Wir müssen geprüft werden, liebe Geschwister, bis ins Äußerste unsere Geduld, bis unsere Geduld ausgeschöpft ist, bis dass wir sagen, wann kommt die Hilfe Allahs. Und nicht bei jeder Kleinigkeit wir verzweifeln, nicht bei jeder kleinen Krankheit, nicht bei jedem kleinen Verletzung, nicht bei jeder Kleinigkeit, die uns passiert oder wir werden beschimpft oder unsere Religion wird beschimpft oder weil wir Muslime sind beschimpft. Nicht bei jeder Kleinigkeit wir verzweifeln und sagen, ja Allah, warum lässt ihr das zu, warum machst du das? Nein, wir müssen geduldig sein mit unserer Religion, wir müssen geduldig sein, nur dann bekommen wir das Paradies. Nur dann. Und wir dürfen nicht aggressiv sein und Wahnverfolgen haben. Ja, wir dürfen traurig sein. Und wir dürfen Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe bitten. Wir dürfen Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe und Standhaftigkeit bitten. Aber wir dürfen nicht verzweifeln. Wir dürfen nicht sagen, ja Allah, warum? Wir müssen geduldig sein in unserer Religion. Denn die Geduld ist beim ersten Mal, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die Geduld ist dann, wenn es dir passiert, dann bist du geduldig. Dann sagst du, ich bin geduldig, ich bin standhaft. Auch wenn eine Träne fließt, du bist standhaft, du bist geduldig, weil du die Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala hast. Und nur dann, liebe Geschwister, nur dann, wenn du geduldig bist, kannst du das Diesseits genießen. Kannst du ein gutes Leben führen. Kannst du die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, und zwar die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala, im Diesseits schon spüren. Die Süße von der Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala schon im Diesseits spüren. Aber jener, der sich beschwert, wird nur Härte und Erschwernis bekommen. Ihm wird es nicht gut gehen. Er wird in jeder Kleinigkeit verzweifeln und untergehen. Und das ist doch klar, liebe Geschwister, dass wir geprüft werden. Stell dir vor, du wirst niemals geprüft. Dir geht es immer gut. Wirst du jemals an das Paradies denken? Wenn du hier immer alles hast, was du willst, wirst du jemals an das Jenseits denken? Jemals an den Ort denken, wo es alles gibt? Alles, was dein Herz begehrt und noch mehr? Ja, wo es keine Qual, keine Erschwernis, keine Probleme gibt. Nein. Und deswegen ist das eine Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir geprüft werden, dass unser Herz sich nicht an das Diesseits bindet, dass es sich von dem Diesseits löst und an das Jenseits bindet, wenn wir geduldig sind, liebe Geschwister. أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Liebe Geschwister, die Prüfungen, die Erschwernisse, die Probleme, das Unheil, was uns trifft, ist gut für uns. Egal, welche Art von Katastrophe uns trifft, es löscht unsere Sünden, es löscht das, was wir getan haben, an Schlechtem. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und hört gut zu, er sagt, es hört einen Diener nicht auf, Erschwernis zu treffen, Probleme zu treffen, Katastrophe zu treffen, Bala, etwas Schweres, eine Katastrophe zu treffen, bis er auf der Erde läuft und er hat keine Sünden, subhanallah. Das heißt, ein Mu'min, ein Gläubiger, und dies ist nur für den Gläubigen, wenn er gläubig ist und er ist geduldig und er ist standhaft und er bekommt eine Prüfung nach der anderen, dann läuft er schon im Diesseits auf der Erde und er hat keine Sünden. Subhanallah. Und ja, du wirst geprüft werden. Du wirst aber geprüft werden, je nach deinem Dien, je nach deinem Iman. Wenn dein Iman schwach ist, wenn dein Dien schwach ist, dann bekommst du eventuell gar keine Prüfung. Und dann musst du dir Sorgen machen. Dann musst du dich fragen, ob etwas stimmt. Ob dein Iman noch da ist. Oder eventuell schon verschwunden ist. Und wenn dein Glaube stark ist, dann musst du auch stark geprüft werden, um zu sehen, ob du standhaft bist. Auf das Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünden noch im Diesseits vergibt. Und dich im Stufen erhöht. Im Diesseits und im Jenseits. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt deswegen, wenn Allah ein Volk liebt, dann prüft er es mit Schwierigkeiten, mit Problemen. Wenn Allah ein Volk liebt, dann prüft er es mit Schwierigkeiten, mit Problemen. Er gibt den Problemen, Krankheiten, Verluste, Katastrophen und noch anderes. Warum? Damit er subhanahu wa ta'ala ihre Sünden noch im Diesseits löscht und sie vor Allah stehen ohne Sünden. Und welchen Ausgang hast du, wenn du vor Allah stehst und du hast keine Sünden mehr außer das Paradies? Subhanallah. Und das ist ein Recht vom Diener, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala gegenübersteht. Und du stehst dem Allmächtigen, der dich erschaffen hat, der alles erschaffen hat. Und du hast keine Sünden. Dann sagt der Prophet, Allah hat kein Recht, dich ins Höllenfeuer zu schmeißen. Subhanallah. Allah hat zu allem Recht. Aber diese Regel hat Allah subhanallah selber gemacht. Wenn du ohne Sünden stehst vor Allah, dann hast du Recht auf das Paradies und kein Recht auf das Höllenfeuer sozusagen. Subhanallah. Deswegen, liebe Geschwister, wenn die Sahaba eine Prüfung bekamen, wenn die Sahaba eine Krankheit bekamen, wenn die Sahaba ein Unheil befiel, waren sie dankbar zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sie auserwählt hat, diese Erschwernis zu bekommen. Warum? Weil dies ein Beweis war, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie liebt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihren Iman prüft, ihren Iman in Frage stellt. Sozusagen ist das eine Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala, die er seinen geliebten Leuten schenkt. Nur ist hier dann die Frage, liebst du auch Allah subhanahu wa ta'ala? Bist du dann auch geduldig? Dann musst du auch deine Geduld gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, deine Liebe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala beweisen, dass er dich belohne. Und liebe Geschwister, manche von uns bekommen eine Krankheit, die ihr Leben lang andauert. Und wenn sie geduldig sind mit dieser Krankheit, dann ist ihre Belohnung nichts anderes als das Paradies. Wie jene Frau, wie jene schwarze Frau, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Und sie hatte eine Krankheit, sie hatte Epilepsie. Das heißt, sie schüttelte sich, immer wenn diese Krankheit, wie die Epilepsie kam, schüttelte sich, bis dass sie komplett entblößt wurde. Und diese schwarze Frau, sie hat von Allah subhanahu wa ta'ala die Möglichkeit bekommen, eine Sahabiyya zu werden. Sie hat eine Möglichkeit bekommen, eine Gefährtin zu werden mit dem besten Menschen, der jemals auf der Erde gelaufen ist und gelaufen wird. Mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einem Propheten. Und ihn zu fragen, ihn zu bitten für eine Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie heilt. Und wir wissen, dass die Dua der Propheten nicht abgelehnt wird. Sie wird angenommen. Definitiv. Und sie ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulullah, ich habe eine Krankheit. Ich habe Epilepsie. Und ich möchte, dass du Dua bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich machst, dass diese Krankheit weggeht. Und gerade als der Prophet seine Hände heben wollte und Dua für diese Frau machen wollte, sagte er zu ihr, und dies ist eine Lehre für uns, liebe Geschwister, eine Lehre für alle Muslime. Er sagte, wenn du willst, dann mache ich Dua für dich. Und deine Krankheit ist sofort geheilt. Du bist sofort geheilt. Und wenn du willst, dann bist du geduldig und für dich ist sicher das Paradies. Für dich ist sicher das Paradies. Subhanallah. Wenn du geduldig bist, bist du sicher. Was wählte diese Frau? Was hat sie gewählt? Sagte sie, ja, ja, Rasul, ich will schnell geheilt werden. Was würdet ihr wählen, liebe Geschwister? Was würden wir sagen? Was würden wir wählen, liebe Geschwister? Und leider ist die Antwort, viele Muslime würden sagen, ich will Hauptsache erstmal die Krankheit weg. Ja, Rasulullah, erstmal die Krankheit weg, dann kann ich viel Ibadah machen. Kann ich viel Koran lesen. Kann ich viel Gutes tun. Viel Gutes sprechen. Liebe Geschwister, so würden wir heutzutage antworten, weil wir nicht geduldig sind, weil wir eilen, weil wir nicht abschätzen können. Doch diese Frau, sie hörte das Paradies und sie wägte ab die Krankheit, die ihr gegeben wurde, die so heftig war, die so krass war, dass ihre, wenn ihr das passierte, sie weiß nicht, was ihr passiert. Sie fliegt in Unmacht, sie schüttelt sich und ihre Kleider werden entblößt, eventuell bricht sie sich etwas. Sie nahm diese Krankheit in eine Waagschale und das Paradies in die andere Waagschale und diese wiegte über und sagte, nein, nein, ja Rasulullah, nein, mach keine Dua, aber bitte, ja Rasulullah, bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, wenn mir diese Krankheit passiert, dass ich nicht entblößt werde. Dass mir die Aura, die mir Allah subhanahu wa ta'ala zur Vorschrift gemacht hat, dass man sie nicht sehen kann. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte Dua und jedes Mal, wenn sie danach die Epilepsie bekam, wurde sie nicht mehr entblößt. Subhanallah. Liebe Geschwister, so waren die Sahaba. Jedes Mal, wenn ihnen das Paradies angeboten wurde, wählten sie das Paradies. Und wie oft erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies für diejenigen, die geduldig sind unter uns. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich die muslimischen Männer und die muslimischen Frauen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die gehorsamen Männer und die gehorsamen Frauen, die wahrhaftigen Männer und die wahrhaftigen Frauen, die geduldigen Männer, und die geduldigen Frauen. Was ist mit ihnen, ja Allah? Was bekommen sie, ja Allah? Allah hat ihnen alle Vergebung und großartigen Lohn vorbereitet. Allah subhanahu wa ta'ala wird diesen Leuten vergeben, all ihre Sünden, weil sie geduldig waren und sie ins Paradies eingelassen. Und er subhanahu wa ta'ala sagt, sprich, o mein Diener, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Für diejenigen, die in dieser Welt Gutes tun, ist Gutes bestimmt. Und Allahs Erde ist weit. Wahrlich, den Geduldigen wird Lohn von Allah gewährt werden, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Also überlege dir, liebe Schwester, lieber Bruder, ob du diesen Lohn im Paradies willst oder ob du nur einfach ungeduldig deinen Gelüsten folgen willst. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, uns von den Geduldigen zu machen. Von jenen zu machen, die Geduld ertragen, wenn ihnen etwas Schlimmes widerfährt. Von jenen zu sein, die geduldig ihren Gelüsten widerstehen. Von jenen zu machen, die geduldig sind im Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, mach uns von den Gewinnern des Paradieses und bewahre uns vor dem Höllenfeuer. O Allah, verzeih uns unsere Sünden und vergib uns unsere Fehler. O Allah, hilf uns von heute an, nur noch dir gegenüber gehorsam zu sein, deine Gebote und Verbote einzuhalten und geduldig zu sein. O Allah, mach uns standhaft in deiner Religion, besonders in diesen Ländern, ja Allah. O Allah, hilf uns wieder eine Umma zu werden und die Spaltung aufzuheben. O Allah, erhebe den Islam und jeden, der dafür kämpft. O Allah, vergib den Muslimen auf der ganzen Welt. O Allah, verzeih uns und sei barmherzig zu unseren Toten und Toten aller Muslime, ja Allah. O Allah, festige unsere Herzen im Islam und mach uns von den Standhaften. O Allah, nimm von uns an, denn du bist der Annehmende. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus salah.